ein Seemann, ein Seemann, der muss träumen in fremden Häfen, fern von zu Haus. Ja, ein Seemann, der muss träumen von seinem Mädel, das wartet zu Haus. Ja, ein Seemann, der muss träumen in fremden Häfen, fern von zu Haus. Oh Seemann, du bist ja draußen in der Einsamkeit. 5 Jahre bist du nun schon unterwegs. Und der eiskalte Nordost bläst dir um die Ohren. Oh Seemann, hoffentlich kommst du bald nach Hause. Denn die Emma und deine 10 Kinder warten auf dich. Oh Seemann, das Einzige, was du von deiner Familie hörst, sind die Grüße über Norddeich Radio. Aber bald, Seemann, trage ich die Wellen wieder in die Heimat. Seemann, Seemann, du musst träumen.